Achtung! Hochspannung! Der Krimi im Rias. Professor van Dusen auf dem Hochseil. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Hört den Meister. Der Meister ist alles. Ihr seid nichts. Ihr seid Werkzeuge. Ihr seid willenlos. Für euch zählt nur eins: der Wille des Meisters. Drei Menschen stehen erstarrt, gebannt vor einem vierten. Und dieser vierte ist ein Mann im Schatten. Ein Mann mit gewaltigem schwarzen Bart und unheimlich stechenden Augen. Ort des Geschehens: ein Zimmer in einem Wohnhaus, irgendwo in Athen. Zeit: 29. August 1904, am späten Abend. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Jeder einzelne von euch. Diavolo? Ja, Meister. Elastico? Elastico! Ah, ja, richtig. Elastico ist ja bereits drüben am Tatort. Fatima? Jawohl, Meister. Merlini? Meister, ich höre und gehorche. Es wird Ihnen aufgefallen sein, meine Damen und Herren. Ich selbst, Hutchinson Hedge, weithin beliebter Reporter und Van Dusen Assistent, ich selbst war nicht dabei. Aber Sie können sich trotzdem auf mich verlassen. Die mysteriöse Szene an jenem Abend habe ich aus bester Quelle. Wenn ihr ausgeführt habt, was euch vom Meister befohlen wurde, werdet ihr erwachen aus der tiefen, hypnotischen Trance, in die ihr versetzt worden seid. Man wird euch dann viele Fragen stellen, aber ihr werdet sie nicht beantworten, denn ihr werdet euch an nichts mehr erinnern können. Nicht an den Meister, nicht an das, was ihr in seinem Auftrag getan habt. Der Meister hat gesprochen. Mit diesen geheimnisvollen Worten begann der dramatische dritte Akt im sensationellen Fall um die entführten Artisten und um den unglaublichsten Diebstahlsplan, den die Kriminalgeschichte kennt. Der erste Akt begann schon ein paar Tage früher und auf sehr viel weniger geheimnisvolle Weise, nämlich mit einem Besuch im Varieté. Professor Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, der große Wissenschaftler und womöglich noch größere Kriminologe, hatte erstaunlicherweise Geschmack an derartigen Unterhaltungen gefunden, seit er auf seine bekannt geniale Art die Mordserie im Zirkus Barnum und Bailey aufgeklärt hatte. So kam es, dass wir uns gleich nach unserem Eintreffen in der griechischen Hauptstadt in das große Varieté-Theater am Syntagma-Platz begaben, das wie so viele ähnliche Etablissements in anderen Städten den Namen Tivoli führte. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Damen und Herren? Ein Spiel mit dem Tode, atemberaubend und nervenzerfetzend. Diavolo, die menschliche Kanonenkugel. Und nun sollte Ihnen Miss Annie Oakley, weltberühmte Kunstschützin aus Amerika, ihr unnachahmliches Können unter Beweis stellen.